Ой, как у нас здесь горячо. Wow, so warm ist hier auf der Bühne. Во всех смыслах этого слова. Also wirklich buchstäblich. Я так прославляла Бога, аж голос посадила. Ich habe jetzt Gott so arg gepriesen, dass meine Stimme jetzt ein bisschen runterging. Und так прославляй Бога всем, что у тебя есть. Also lobe, preise immer Gott, also aus allem, was du hast. Твоими частями тела. Mit allen Gliedern deines Körpers. Твоими эмоциями. Mit all deinen Emotionen. Потому что Господь, Он достоин. Weil der Herr würdig ist. Он достоин. Иисус ist самый лучший. Ist würdig. Jesus ist der Beste. Amen. Amen. Знаете, вчера у нас тоже здесь было очень горячо. Wisst ihr, gestern ging's hier auch heiß hervor. Ну, тут как бы много новостей, но я не могу промолчать. Also wir haben wirklich viele Neuigkeiten, Nachrichten, aber ich kann auch nicht davon schweigen jetzt. У нас вчера была женская встреча. Wir hatten gestern ein Frauentreff gehabt. У нас был пилатес-тренинг. Wir hatten Pilates-Training gehabt. Pilates. Но никто не заскрипел. Also, aber allen ging's gut Мы dabei. Так хорошо размялись. Wir haben uns sehr warm gemacht dabei. У нас был профессиональный тренер. Wir hatten einen professionellen Coach gehabt. Две группы. Wir hatten zwei Gruppen. Мы получили огромное наслаждение. Wir hatten wirklich einen tollen Spaß dabei gehabt. Да, и много чему научились. Und wir haben wirklich sehr viel davon also gelernt. Okay, хорошо. Дорогие, also у нас замечательная тема. Wir haben ein wunderbares Thema. Создан для небес. Made for heaven, also geschaffen für den Himmel. Ты создан для небес. Du bist für den Himmel geschaffen. Моя тема сегодня. Mein Thema heißt heute. Стать счастливым это просто. Glücklich werden, das ist einfach. Стать счастливым это просто. Glücklich werden ist einfach. Я докажу тебе сейчас. Und jetzt werde ich es dir beweisen. Ну, мы уже немало слышали проповеди, как стать счастливым. Wir haben auch viele Predigten dazu gehört, wie man glücklich wird. Как побороть свои проблемы. Wie man seine Probleme bewältigt. Знаете, у нас здесь вообще-то не семинары по аутотренингу. Aber wir haben hier keine Seminare über Audio-Trainings. Мы здесь слышим Божьи истины. Wir hören hier die göttlichen Wahrheiten. Мы учимся каждый день применять их в своей жизни. Und wir lernen sie auch jeden Tag in unserem Leben sie einzusetzen. Я много размышляла вот о счастье. Ich habe auch mir sehr viele darüber Gedanken gemacht, wie man glücklich sein wird. Я поняла, что очень трудно дать ему определение. Und ich habe auch eins verstanden, dass man einem sehr schwer fällt, die Definition zuzuschreiben, diesen Begriff. Потому что один человек может быть богат, weil ein Mensch kann reich sein, он может быть успешен, der kann auch erfolgreich sein, красивый, und er kann schön auch sein, но он одинок и несчастен. Aber er ist einsam und auch unglücklich. А другой человек беден, und der andere Mensch ist arm, вроде бы ничего такого не имеет особенного. Und er besitzt nichts Besonderes. Но он счастливый. Aber er ist glücklich. Но он счастливый, доволен жизнью. Er ist glücklich und zufrieden mit seinem Leben. Поэтому счастье. Deswegen ist das Glück. Это состояние ума. Das ist die Einstellung von dem Verstand. Это состояние ума. Das ist die Haltung von dem Verstand. Denkweise. У Марка Аврелия прочитала классную цитату. Und ich habe ein Zitat mir aus einem Buch gelesen. Это бывший римский император, философ. Das ist der römische Philosoph. Император. Император. Кто не знает. Кайзер. Okay. Ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым. Keiner Mensch ist glücklich, bis sich als glücklich hält, für glücklich hält. И счастье твоей жизни зависит от качества твоих мыслей. Und das Glück in deinem Leben hängt auch davon ab, welche Gedanken du hast. Вот иногда, когда разговариваешь с человеком, manchmal, wenn man sich mit einem Menschen unterhält, который подавлен своими проблемами, der durch seine Probleme bedrückt ist, ты просто понимаешь, вот чувствуешь вот эту общую неудовлетворенность жизнью. Dann spürst du auch von ihm diese gesamte Unzufriedenheit von seinem Leben. Мы все надеемся на счастье. Und wir hoffen alle auf ein Glück. Мы ищем его. Wir suchen nach dem Glück. Знаете, это подобно как вот золотая лихорадка, да? Das wie diese Gold Goldfieber, да. Goldfieber. Вот все ищут сокровища, ищут сокровища. Also die alle suchen nach Gold, nach Schatz. Никто не может его как бы найти, но все знают, что где-то оно есть. Und keiner kann es finden, aber alle wissen, dass überall irgendwo da ist. И вот мы ищем это счастье, где оно, где? Und wir suchen nach Glück überall. Wo ist es? Но все ищут по-разному. Aber viele suchen es auf verschiedene Weise. На самом деле мы часто вообще даже сами не понимаем, что нам надо для счастья. Und oft verstehen wir selber Правда? Nicht, was wir für unser Glück alles brauchen. Сегодня нам одно надо. Heute brauchen wir eines. Завтра настроение поменялось, нам уже другое вроде надо. Morgen sind wir anders gelaunt und morgen brauchen wir schon was anderes. Знаете, я как-то читала одну книгу. Und ich habe einmal ein Buch gelesen. Называется «Наисчастливейшие люди на земле». Das heißt «Die glücklichsten Menschen der Erde». Еще раз расскажу об этом. Und darüber erzähle ich euch jetzt. Автор Демос Шекериян. Демос Шекериян ist der Schriftsteller. Он армянин. Und ist er ein Armenier. И он рассказывал историю своей жизни. Und hat auch über sein Schicksal, über sein Leben erzählt. И вот в начале 20 века. Und am Anfang des 20. Jahrhunderts. Армяне получили пророчество от Господа. Die Armenier haben Offenbarung von Gott bekommen. Что им нужно переселяться в Америку. Sie sollen nach Amerika gehen. Они, никто из них никогда не был в Америке. Keiner von denen war zuvor in Amerika gewesen. И они не представляли вообще, какая там жизнь. Und die wussten auch nicht, was dort für Leben vor sich hingeht. Но те, которые послушались этого откровения, aber all die, die auf diese Stimme gehört haben, auf diese Offenbarung gehört haben, которые доверились Господу, die auch gehorsam Gott gegenüber waren, они спасли свою жизнь. Die haben ihr Leben retten können. И вот вскоре после этого на Армению напала Турция. Und sehr bald darauf kam die Türkei, hat die Türkei die Armenien angegriffen. И полтора миллиона человек были уничтожены мусульманами. 1,5 миллион von Menschen waren von Muslimen vernichtet. И вот эта боль, эта печаль настолько глубоко вошли в сердце армянского народа. Und diese Trauer, dieser Schmerz ging so arg in das Herz dieser Armenier hinein. Что даже оно вошло в их ДНК. Sogar, dass sie das alles bei der DNA abbekommen haben. Вот иногда очень-очень полезно прислушаться к тому, что Бог говорит о жизни. Manchmal ist es wirklich sehr, sehr, sehr gesund, darauf zu hören, was Gott in dein Leben hineinsagt. И вот автор пишет, und der Schriftsteller schreibt, что самыми счастливыми людьми на земле, die glücklichsten Menschen auf der Erde sind, могут быть те, sind diejenigen, которые живут послушными своему призванию, die ihrer Berufung gehorchen. То есть в соответствии с той судьбой, которую Бог для тебя предназначил. Entsprechend, die so entsprechend dem Schicksal leben, dem Leben leben, was Gott für dich vorbestimmt hat. Если человек живет в согласии с Богом и с самим собой, wenn der Mensch im Einklang mit Gott lebt und auch mit sich selbst, тогда он может быть счастлив. Dann wird er glücklich. И у пророка Иеремии мы также читаем. In Propheten Jeremia können wir nachlesen. Ибо только я знаю намерения о вас. Nur der ich, der Herr, weiß die Vorhaben über euch. Намерения во благо, не на зло. Die Vorhaben sind, dienen euch zum Gut, nicht zum Bösen. Чтобы дать вам будущность и надежду. Damit ich euch Hoffnung und Zukunft geben kann. И вот Бог желает дать нам будущность и надежду. God möchte uns Hoffnung und Zukunft geben. Бог желает дать тебе будущность и надежду. God möchte dir Hoffnung und Zukunft geben. Он желает дать тебе счастье. God möchte dir auch Glück geben. Он не прячет его, типа ищи, ищи, да? Und er versteckt das Glück nicht nach dem Motto, also sucht mal jetzt. Вот такую интригу как бы в нашей жизни делает. So eine Intrige macht er daraus. Нет. Nein. Бог не прячет это. Gott versteckt es von uns nicht. Вот из этих слов мы понимаем. Aber aus diesen Worten können wir daraus entnehmen. Счастье, оно напрямую зависит от того, das Glück hängt auch von dem ab, знаем ли мы его намерения, ob wir seine Vorhaben kennen, знаем ли мы его планы, ob wir seine Pläne kennen, находимся мы в этих планах, в этих намерениях или нет, ob wir auch in diesen Plänen drin sind oder diesen Vorhaben von ihm drin sind. Понимаете, мы часто поступаем по-другому. Aber oft handeln wir anders. Вместо того, чтобы жить так, как Господь нам определил, anstatt so zu leben, wie Gott es für uns bestimmt hat, а его судьба для нас самая лучшая, und sein Schicksal ist das Beste für uns, мы верим в это, wir glauben daran. И вот вместо того, чтобы пить из его источника, anstatt aus seiner Quelle daraus zu trinken, мы начинаем искать какие-то заменители, fangen wir an, nach irgendwelchen Ersätzen zu suchen, какие-то заменители Бога. Irgendwelche Ersätze von Gott. Знаете, это вот как в пище. Das ist wie in der Nahrung. Фастфуд или какие-то полуфабрикаты. Im Lebensmittel, also irgendwelche Fastfood. Иногда они бывают напичканы такими добавками. Die sind auch mit solchen Zusatzstoffen gestopft. Mm-hmm. Которые вызывают аппетит, но не дают сытости. Du bekommst Appetit, aber du wirst nicht satt davon. И вот ты вроде бы как бы поел. Und du hast gegessen. А потом опять голод. Und dann bist du auf einmal wieder hungrig. И так опять, и опять. Und so immer wieder. И все знают, что это очень нездоровая пища. Und alle wissen, dass dieses Essen nicht gesund ist. От нее даже жиреют, да? Und man wird sehr stark, man nimmt sehr stark, sehr schnell zu. И вот так же иногда происходит с нашими, с нашей жизнью. Und oft passiert es auch mit unserem Leben. Когда мы наполняем ее ненужными какими-то вещами. Wenn wir unser Leben mit irgendwelchen unnötigen Dingen stopfen. Если это заменители Бога. Wenn das alles Ersatz von Gott ist. То они никогда не дадут не смогут удовлетворить твой духовный голод. Dann wirst du niemals deinen geistlichen Hunger stillen können. Потому что внутри тебя. Weil in dir drin. Есть такое место. Du hast so einen Platz in dir. Который принадлежит только ему. Der nur ihm allein gehört. И никто и ничто никогда не сможет заполнить его. Und keiner und nichts und niemand kann es jemals so füllen wie er. Поэтому мы ищем его. Deswegen suchen wir auch nach ihm. У нас есть такая неудовлетворенность какая-то. Wir haben so eine Unzufriedenheit in uns. Пока мы его не найдем. Bis wir ihn gefunden haben. И вот Бог, он дал нам источник здоровой пищи. Und der Herr hat uns auch gesunde Quelle des Essens gegeben. Он говорит, ищите меня. Er sagt, sucht nach mir. Я приду к вам. Ich komme zu euch. И буду вечерить с вами. Ich werde zu Abendmahl bei euch bleiben. Что такое вечерить? Was heißt Abendmahl? Ну, ужин, да, вот ужин. Also, das ist ein Abendessen. Люди, когда ужинают, что они делают? Was machen die Menschen, wenn die Abend essen? Ну, они общаются, да? Sie unterhalten они sich. Они общаются. Sie unterhalten sich. Вот так же и Бог. Und genauso он der хочет Herr. Прийти к тебе. Er möchte zu dir kommen. Он хочет раскрыть свое сердце перед тобой. Er möchte auch sein Herz vor dir öffnen. Он хочет поделиться своими планами перед тобой. Er möchte auch mit dir seine Pläne teilen. Он хочет благословить тебя. Er möchte dich auch segnen. Ему нравится общаться с тобой. Es gefällt ihm so sehr, mit dir eine Gemeinschaft zu pflegen. Oh, Господь, ты самый лучший. Herr, du bist der Beste. Okay. И знаете, он не скрыл от нас, как быть счастливыми. Wisst ihr, er hat von uns nicht versteckt, wie man glücklich bleibt. Давайте мы посмотрим сегодня несколько моментов. Lass uns heute ein paar Momente anschauen. Для начала я хочу коснуться тех вещей, которые отнимают, то есть воруют нашу радость и наше счастье. Als allererstes möchte ich die Dinge ansprechen, die unser Glück stehlen und ja, weg was. Ну, вы, конечно, это все знаете. Also, ihr kennt das natürlich alle. Я просто вам напомню, ладно? Ich möchte euch nur dran erinnern. Okay. Нашу радость и наше счастье воруют наши ложные представления. Unsere Freude, unser Glück geht weg, wenn wir eine falsche Vorstellung haben. Mm-hmm. Например. Zum Beispiel. Нереалистичные ожидания. Unrealistische Vorstellungen, Erwartungen. Mm-hmm. Я напомню вам одно хорошее правило жизни. Und ich erinnere euch jetzt an eine gute Lebensregel. Чем меньше ожиданий, je mehr du erwartest, тем меньше разочарований. Desto weniger bekommst du Enttäuschungen. Okay. Вот, а мы зачастую придумываем себе сами какие-то сценарии жизни. Und oft denken wir uns irgendwelche Szenarien des Lebens. Придумываем себе идеальных партнеров. Wir denken uns ideale Partner aus. Некоторые даже Иисуса себе своего собственного придумывают. Einige denken sich sogar Jesus aus. А потом, когда вот их вот эти ложные ожидания не сбываются, wenn die falschen Vorstellungen nicht in Erfüllung gehen, когда они уже кучу всяких ошибок понаделали, wenn sie schon oft viele Fehler gemacht haben, потом они говорят, да нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет никакого счастья, никакой радости в жизни. Und dann sagen sie, nein, nein, nein, es gibt kein Glück, es gibt keine Freude im Leben. Мы все рождены, чтобы здесь страдать. Wir sind alle hier geboren, um traurig zu sein, um zu leiden. Кто-нибудь со мной согласен? Stimmt jemand hier zu? Нет. Nein. Нет, мы все рождены для небес и для счастья. Wir sind alle geschaffen für, also damit wir Freude haben und auch für im Himmel sein können. Okay, вы хорошо слушаете. Also hört mir gut zu. Gut. Когда человек зациклен на самом себе, wenn der Mensch auf sich selbst fixiert ist, он не может быть счастливым. Er kann nicht glücklich sein. Mm-hmm. Так, давайте. Разберусь, какие у нас еще могут быть ложные представления? Also, lass uns jetzt tiefer gehen. Welche falsche Vorstellungen können wir haben? Ложная самооценка. Falsches Selbstwertgefühl. Mm-hmm. Вот мы живем в непростом обществе. Also, wir leben auch in nicht einfacher Gesellschaft. И мы часто испытываем давление от каких-то завышенных требований. Wir verspüren auch oft diesen Druck von diesen zu hohen Erwartungen. Вот сколько бы человек ни старался. Und egal wie sich der Mensch bemüht. У него никак не получается достичь вот этой планки. Er schafft nicht diese Ebene, an diese Ebene ranzukommen. Думаете, перфекционисты очень счастливы? Glaubst du, dass die Perfektionisten glücklich sind? Но у них же все получается. Also die schaffen doch, es gelingt alles bei denen. Нет. Nein. Они никогда не испытывают счастья и удовлетворения от своих побед. Die verspüren nie dieses Glück und diese dieses Zufriedenheitsgefühl von ihren Siegen. Хотя они стремятся к совершенству. Ja, die wollen diese Vollkommenheit erreichen. Но они никогда не считают, что они достаточно хороши. Aber die erachten sich nie für gut. Mm-hmm. Поэтому никогда не старайся угождать другим людям. Deswegen versuche nicht allen Menschen recht zu tun. Живи перед Богом. Lebe vor Gott. Ходи перед Богом. Und lebe in seiner Gegenwart, wandle vor ihm. Он создал тебя для своей славы. Er hat dich für seine Herrlichkeit geschaffen. Поэтому старайся нравиться ему. Deswegen versuche ihm zu gefallen. И вот послание к Колоссянам мы читаем. In Kolosser können wir lesen. И все, что вы делаете, делайте от души. Und alles, was ihr tut, macht es aus der ganzen Seele heraus. Как для Господа, а не для человека. Wie für den Herrn und nicht für den Menschen. Все, что вы делаете. Alles, was ihr tut. Как для Господа. Wie für den Herrn. Как для Господа. Wie für den Herrn. И Давид тоже молится. Und David betet auch. Ты устроил внутренности мои. Du hast alles in mir drin geschaffen. Ты соткал меня в утробе матери моей. Mein Mutterleib hast du mich gegründet. Мой зародыш видели очи твои. Mein Embryo hat auch deine Augen gesehen. В твоей книге записаны все дни моей жизни. In deinem Buch sind alle Tage meines Lebens niedergeschrieben. И дальше мы читаем, как возвышены для меня помышления твои. Und dann lesen wir, wie hoch sind deine Vorhaben, deine Pläne für mich. Wow. Wow. Ты еще не родился. Du bist noch nicht geboren worden. Там только кусочек вот такой. Мама еще не знает даже, что ты там зародился, да? Ein kleines Teilchen ist in Mutter drin und die weiß nicht mal, dass du schon da bist. А Господь уже полюбил тебя. Aber der Herr hat dich bereits geliebt. Он уже мечтал о тебе. Er hat bereits Träume von dir gehabt. Он уже думал, какое тебе дать призвание. Er hat auch schon nachgedacht, welche Berufung Какие du bekommst. Какие таланты тебе дать? Welche Talente er in dich hineinlegt. И вот Давид, он молится, и он знает, и узнает, что Господь любит его. Und David betet, aber er weiß auch innen drin, dass der Herr ihn liebt. Ты устроил внутренности мои. Du hast mich gegründet. Ты видел меня. Du hast mich gesehen. Как возвышены твои помышления обо мне. So hoch sind deine Vorhaben, deine Pläne über mich. И на протяжении так всей твоей жизни. Und auch mein Leben lang. Бог думает о тебе. Und der Herr denkt über Господь dich. Думает о тебе. Der Herr denkt über он dich. Не забыл тебя, даже если тебе кажется, что он тебя забыл. Er hat dich nicht vergessen, auch wenn du denkst, der Herr hat mich vergessen. Он не забыл тебя. Er hat dich nicht vergessen. Поэтому просто люби Господа. Deswegen liebe den Herrn. Просто научись быть благодарным ему за Lerne все. Auch dankbar für alles zu sein. Mm-hmm. Вот даже в твоих неудачах. Auch in deinen Niederlagen. Когда кажется, что Господь далеко. Wenn du denkst, der Herr ist sehr weit entfernt Он von mir. Рядом. Aber er ist sehr nah Он zu поднимает dir. Тебя. Und er richtet dich auf. Отряхивает пыль с твоих колен. Und er tut den Staub von deinen Knien wegschütteln. Дальше. Und dann geh weiter. Все нормально, я рядом. Alles ist gut, ich bin bei dir. Поэтому радуйся вот этим маленьким вещам в твоей жизни. Deswegen freu dich doch über kleine Dinge von deinem Leben. Они тоже даруют счастье. Das gibt dir auch Glück. Какие еще у нас ложные представления могут быть? Welche falsche Vorstellungen können wir noch alles haben? Знаете, иногда, если мы думаем, also manchmal denken wir, вот если бы у меня была легкая жизнь, тогда ничто не помешало бы моему счастью. Wenn ich ein leichtes Leben hätte, dann würde doch nichts im Wege stehen meinem Glück. Кто-нибудь когда-нибудь так думал? Hat jemand von euch schon so gedacht? Я первая. Also ich bin die erste jetzt in der Reihe. Вы знаете, когда мы мечтаем жить легко, also, wenn wir davon träumen, dass wir ein leichtes Leben zu führen, мы лишаем себя полноценной жизни. Wir entziehen uns von diesem vollkommenen Leben. Нам становится скучно. Uns ist langweilig. Нам скучно. Uns ist langweilig. Я однажды слышала одного коучера. Einmal habe ich einem Trainer zugehört. Да, и он даже не проповедник, он просто бизнесмен. Er ist auch kein Prediger, er ist ein Geschäftsmann. И он рассказывал, как когда ему было лет 10, und er hat erzählt, als er 10 Jahre alt war, и его отец взял их с братом в поход. Und sein Vater hat ihn und seinen Bruder noch zu einem Ausflug mitgenommen. Они хотели подняться на гору. Die wollten einen Berg besteigen. Достичь вершины. Sie wollten an die Spitze des Berges kommen. И вот где-то посередине вот этой горы находился туристический центр. Und mitten von diesem Berg, also war so ein touristisches Zentrum gelagert. Когда они туда пришли, als sie dort angekommen sind, и он рассказывает, ой, когда мы туда пришли, und er erzählt, dieser Junge, als wir dort angekommen sind, я увидела там красивые киоски. Ich habe dort so viele schöne Kiosks gesehen. Там были игровые автоматы. Da waren auch Spielautomaten. Там висел такой огромный экран. Da war auch so ein großer Bildschirm. И показывали классные фильмы, доку про животных, про природу. Und da konnte man Dokus über Tiere sehen und gute Filme. И я решил, что мне не надо никуда идти. Und ich habe beschlossen, ich muss doch nirgendwo hin. И я остаюсь weitergehen. Здесь. Ich bleib jetzt hier. И он говорит, я начал уговаривать отца. Und hat angefangen, seinen Vater dazu zu bringen. Ой, я не хочу подниматься на эту гору. Ich möchte doch jetzt nicht diesen Berg weiter besteigen. Ой, я устал. Ich bin jetzt müde geworden. И вообще мне это не интересно. Und das ist so langweilig. Я подожду вас здесь. Also ich bleibe hier und warte auf euch. Отец согласился. Und der Herr hat ihm zugestimmt. Мальчик остался в этом туристическом центре. Und dieser Junge ist in diesem touristischen Zentrum geblieben. И вот целый день. Und den ganzen Tag. Он игрался в эти игровые автоматы. Hat auch diese Spielautomaten gespielt. Насмотрелся этих всяких фильмов. Und hat auch sich viele Filme angeschaut. И потом просто вот откровенно сидел и скучал. Und dann ging's, war ihm eigentlich langweilig. И вечером, когда он увидел папу со своим братом. Und am Abend, wenn seinen Vater mit dem Bruder gesehen hat. Такие грязные. Die waren alle dreckig. Уставшие. Und die waren alle erschöpft. Поцарапанные. Alle zerkratzt. Но счастливые. Aber glücklich. Он говорит, я понял. Und er sagte, ich habe verstanden. Я пропустил приключение. Ich habe ein Abenteuer verpasst. Mm-hmm. Значит, иногда у нас так бывает. Das, also manchmal ist es auch bei uns so. Когда мы наполняем свою жизнь, wenn wir unser Leben mit etwas füllen, какими-то такими вот игровыми автоматами, also mit irgendwelchen Spielautomaten, какими-то неважными проходящими вещами, mit irgendwelchen vergänglichen, unwichtigen Dingen, отвлекаемся от цели. Und dann lassen wir uns ablenken von dem Ziel. Тогда мы пропускаем приключения с Господом. Dann verpassen wir auch ein Abenteuer mit dem Herrn. Если ты хочешь избежать ран, wenn du die Verletzungen, der Verletzung entfliehen willst, жизни, in diesem Leben, жизнь, wenn du ein leichtes Leben haben möchtest, es wird dir aber dabei langweilig gehen. Du wirst Langeweile haben. Говорит, und wenn Jesus sagt, пришел, ich bin hierher gekommen, euch ein Leben im Überfluss zu geben, виду, er hat eigentlich nicht sorgloses Leben dabei gemeint. Er hat gemeint, dass das Leben mit besonderer Wichtigkeit oder Sinn erfüllt wird. Dass wir uns nicht abschrecken von diesem Ziel. Ставь себе эти цели. Also setze diese Ziele. Достигай эти цели. Erreiche diese Ziele. Потому что с ним все возможно. Weil mit ihm ist alles möglich. Потому что с ним все возможно. Weil mit ihm ist alles möglich. На самом деле. Es ist tatsächlich so. С ним все возможно. Mit ihm ist alles möglich. Господь, он даже поощряет нас тому, чтобы мы ставили себя как бы недостижимых целей. Und der Herr belohnt uns oder stimmt uns sogar zu, dass wir diese unerreichbare Ziele vor uns setzen. И чем выше цель, und je höher das Ziel ist, тем слаще победа. Desto süßer ist der Sieg. Okay. Так, следующий момент. Also noch ein Moment. Что ворует нашу радость и наше счастье? Was stiehlt unser Glück, unsere Freude? Ну, конечно, куда же без нее? Ja, natürlich. Eine Sache, die man da nicht drum kommt. Наша неуправляемая плоть. Unser Fleisch, das man nicht lenken kann. Да, знаете, несколько лет назад мы отдыхали с Генри в Таиланде. Einiger Zeit haben wir Urlaub gemacht in Thailand mit Henry. Мы решили покататься на слонах. Und wir wollten auf Elefanten reiten. О, я была в восторге. Ich war so begeistert. Потому что это не лошадь, это слон. Weil das sind ja keine Pferde, das ist ein Elefant. Ну, вот многие из вас катались на слонах. Hat jemand schon auf einem Elefant geritten? Вот вижу одну руку. Also ich sehe eine Hand. И мы. Wir auch. Я так хотела покататься на слонах. Ich wollte so sehr auf einem Elefant reiten. Честно скажу, удовольствие не очень большое. Aber ich habe nicht so viel Spaß dran gehabt. Да. И мы сидели в каких-то корзинах там. Wir saßen in irgendwelchen Körpern. И нам ничего не надо было делать. Und wir mussten eigentlich dabei nichts tun. Спереди там на шее слона сидел какой-то возница. Am Hals des Elefanten saß der Kutscher, der Reiter. У него такой топорик был в руке. Маленький, er hatte so eine kleine Axt noch in der Hand да, gehabt. Да, он так этим топориком он управлял слоном. Und hat dabei gelenkt, also diesen Elefanten so. И, вы знаете, мы перебирались какую-то грязную реку. Und wir haben einen dreckigen Fluss überqueren müssen. Там через джунгли пробирались. Durch den Dschungel müssen wir durch. И вот посреди прямо джунглей. Und mitten im Dschungel. Вдруг слон остановился. Stoppt der Elefant. И никто не мог заставить сдвинуться с места. Und keiner konnte ihn dazu bringen, dass er sich weiter bewegt. И знаете, что случилось? Und wisst ihr, was geschah? Слон увидел какашку. Elefant hat einen Haufen von Kacke gesehen. Весь его слоновий вид показывал, что он очень оскорблен. Ja, und Elefant sah auch so aus, dass jetzt sehr beleidigt ist. Знаете, вот сколько этот возница не тыркал его этим топориком. Und dieser Reiter hat ihn weiterhin so mit der Axt gehämmert. Ничего не помогало. Gehämmert, aber es hat nicht geholfen. Потом он вдруг разворачивается сам по себе. Auf einmal dreht er sich dann so um. И потопал к манговому дереву. Und dann ist er direkt auf einen Mangobaum gegangen. И пока он не нажрался. Und sobald er sich nicht satt gegessen hat. Никто не мог заставить его пойти туда, куда надо. Keiner konnte ihn mehr dazu bringen, dorthin zu gehen, wo wir alle hin mussten. И все это время мы сидели в этих корзинах и жрали и ждали, пока он нажрется. Und dieser der ganzen Zeit saßen wir auch auf diesem Elefanten drauf und haben gewartet, bis er sich fett oder satt sättigt. Да, значит, иногда в нашей жизни тоже такое бывает. Manchmal ist es auch bei uns im Leben so. Наши желания, наши привычки иногда владеют нами больше, чем наш дух. Unsere Wünsche, unsere Gewohnheiten, sie haben mehr Kontrolle als unser Geist. Ты понимаешь, что тебе надо противостоять этим вещам? Du verstehst eigentlich, dass du dich widersetzen musst. Ты понимаешь, что тебе надо быть сильным? Du verstehst, dass du stark bleiben musst. Ты же хочешь плоды духа иметь. Du willst doch die Früchte des Geistes tragen. Но твои привычки, твои желания, они ведут тебя куда-то не хочешь. Aber deine Gewohnheiten, deine Träume führen dich dahin, wo du eigentlich nicht hin willst. Давайте прочитаем из Римлян 8 глава 8-9. Lass uns jetzt Römer 8:8-9 anschauen. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Und die, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. О, Иисус, нам срочно нужен Твой Дух. Jesus, wir brauchen so schnell wie möglich deinen Geist. Нам нужна Твоя сила. Wir brauchen deine Kraft. Вот почему мы иногда бессильны против своих плотских желаний. Warum sind wir so oft kraftlos gegen unseren fleischlichen Wünschen? Ну, ты скажешь, да, у нас там грешная плоть. Ja, einige würden sagen, ja, wir haben ein sündhafte Natur. Но есть еще что-то. Aber es gibt noch eine Sache. Сила привычки. Also die Kraft der Gewohnheit. Привычка. Die Gewohnheit. Скажи привычка. Sag Gewohnheit. Привычка, Gewohnheit. И привычка – это наша вторая натура. Und die Gewohnheit ist die zweite Natur von uns. А греховные привычки иногда управляют нами даже сильнее, чем мы этого хотим. Und die sündhaften Gewohnheiten manchmal beherrschen uns noch mehr, wie wir es eigentlich wollen. Наша личность, она формируется до сих пор. Und unsere Persönlichkeit, die wird weiterhin geformt. Когда ты попадаешь в какие-то обстоятельства, wenn du in irgendeine Umstände kommst, вот какие-то решения принимаешь, und dann hängt es ab, welche Entscheidungen du triffst, как ты реагируешь, wie du reagierst, твои поступки, dein Handeln. И вот потом возникают привычки. Und dann kommt es zu deinen Gewohnheiten. Давайте еще из Ефесянам 4 глава 22 по 24 стих прочитаем. Lass uns jetzt noch aus Epheser 4:22-24 lesen. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist und in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. В Библии сказано, что Бог делает нас новым человеком, новым творением. In der Bibel können wir nachlesen, dass der Herr uns zu einer neuen Kreatur macht. Когда ты рождаешься свыше, wenn du von oben geboren bist, ты должен измениться. Musst du dich ändern. Ты обязательно изменишься. Du wirst dich auch ändern. Ты просто не сможешь по-другому. Du kannst auch nicht anders. Потому что в твое сердце входит Святой Дух. Weil in dein Herz kommt der Heilige Geist hinein. И он изменяет тебя. Und er verändert dich. Ты новое творение. творение. Du bist eine neue Kreatur. Ты можешь наполнить свой разум новыми мыслями. Und du kannst auch deinen Verstand mit neuen Denkweise füllen. Новыми целями. Mit neuen Zielen. Ты можешь воспитать в себе. Du kannst es dir alles aneignen. Новые привычки. Neue Gewohnheiten. Полюбить что-то другое. Und fangen an, was anderes zu lieben. Но если ты ничего не желаешь менять в своей жизни, aber wenn du nichts in deinem Leben ändern willst, тогда ты ничего не достигнешь. Dann wirst du auch nichts erreichen. Желание. Der Wunsch. Что-то изменить. Etwas zu ändern. Желание достичь что-то новое. Der Wunsch, was Neues zu erreichen. Желание. Der Wunsch. Но мы не будем сейчас говорить о привычках. Also wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen, was Gewohnheiten angeht. Это отдельная тема. Das ist ein anderes Thema. Вот как быть счастливым? Wie bleibt man glücklich? Живи осмысленно. Also lebe bewusst. Вот чтобы жить осмысленно. Um bewusst zu leben, тогда спроси себя. Also kannst du dich fragen, что же я на самом деле хочу? Was möchte ich eigentlich alles im Leben? Что на самом деле для меня важно? Was ist eigentlich wichtig für mich? Не сегодня, вчера, а вообще. Also nicht gestern oder heute, sondern generell. И вот Моисей молился. Und Mose hat gebetet. Научи нас, Господь, так счислять наши дни, чтобы приобрести сердце мудрое. Lehre uns, Herr, so die Tage zu zählen, dass wir ein weißes Herz bekommen. А Павел советует нам. Und Paulus rät uns auch. Мы можем прочитать Ефесянам 5 глава, 15-17 стих. Wir können uns Epheser 5, 15 bis 17 anschauen. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумно, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительным, но познавайте, что есть воля Божия. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Смотрите, у Иисуса были те же самые 24 часа в сутки. Schaut, Jesus hatte auch 24 Stunden am Tag gehabt. И он знал, как употреблять их с пользой. Und er wusste auch, wie er das mit Sinn einsetzt. Вот то, куда ты деваешь свое время, also da, wo du deine Zeit investierst, от этого также зависит коэффициент твоего счастья. Hängt auch dieser Koeffizient von deinem Leben, von deinem Glück ab. Ну, разве вы не замечали, вот когда ты так подвиснешь на телефоне или перед телеком пару часов посидишь? Habt ihr auch schon gemerkt, dass wenn man so nur am Handy sitzt oder Fernseher schaut, то ты после этого чувствуешь себя еще более уставшим, более опустошенным. Und das auch ein paar Stunden und dann spürst du, wie erschöpft du bist, entleert du bist. Вот какое-то такое еще больше недовольствия приходит. Noch mehr Unzufriedenheit kommt in dein Leben. Ну, я не говорю, что это грех вообще. Also ich sage natürlich nicht, dass es eine Sünde ist, am Handy zu sitzen. То есть во всем должен быть баланс и здравомыслие. Aber überall soll Vernunft sein und Gleichgewicht, Balance sein. Когда ты любишь Господа, wenn du den Herrn liebst, когда ты ходишь перед Ним, wenn du vor ihm wandelst, ты сам будешь знать и чувствовать, когда тебе нужно остановиться. Wirst du auch selber erkennen, wenn du stopp machen musst. Okay. И еще одно условие для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Und noch eine Bedingung, damit du dich glücklich fühlst. Ой, я прям вот просто, ну не могу об этом молчать. Ich kann auch nicht davon schweigen. Да. Вы, может быть, вы мне не поверите. Vielleicht werdet ihr mir nicht glauben. Но это. Aber. Четвертая заповедь. Das ist das vierte Gebot. Кто знает четвертую заповедь? Wer kennt das vierte Gebot? Ага, это заповедь о субботе. Das ist das Gebot des Sabbats. Это соблюдение Божьей субботы. Dass man also Sabbat einhält. И я вам сейчас докажу. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Вот ты берешь один день. Also du nimmst diesen einen Tag. И ты отдыхаешь в объятиях Господа. Und dann erholst du dich in der Umarmung des Herrn. Это у нас в воскресенье, мы празднуем богослужение. Das ist bei uns Sonntag, da feiern wir Gottesdienste. Вот Господь, Он заповедал нам Шаббат. Aber der Herr hat uns Sabbat geboten. Это день отдыха. Das ist der Tag der Erholung. День, в котором мы можем остановиться. Der Tag, wo wir halt machen können. От своей суеты. Vor unserer Hektik. Поразмыслить. Und auch nachdenken können. Пообщаться с нашим небесным Отцом. Nach uns unterhalten können mit unserem himmlischen Vater. И давайте прочитаем одно очень важное местописание. Lass uns auch eine sehr wichtige Bibelstelle anschauen. Да, если ты можешь и помечаешь, то пометь себе это место в Библии. Das kannst du dir auch vermerken, wenn du jetzt irgendwelche Notizen machst. Это Исход, 31 глава. С 13 и по 15 стих первая часть. Das ist 2. Mose, 31, я просто 13. Сейчас обещаю, вы будете шокированы. Das ist 2. Mose 31, 13 bis 15 und ich verspreche euch, jetzt werdet ihr Schock erleben. Mm-hmm. Скажи сынам Израилем так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто сквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет оно делать дело, та душа должна быть истреблена из среди народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Rede du zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihn entheiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist der Sabbat. Völlige Ruhe heiligt dem Herrn. Смотрите, Господь, Он знал, что нам трудно остановиться от погони своих дел. Und der Herr wusste, dass wir also diesem Kreislauf nicht entgehen können, also von unseren ständigen Taten. Господь знал, что водоворот жизни, он сильнее нас. Und der Herr wusste auch, dass dieser Kreislauf von diesem alltäglichen Leben stärker ist als wir. И он сказал: "Стоп!" Und er sagte: "Stopp!" Почитай день субботний. Also achte jetzt, heilige jetzt den Sabbattag. Вот Бог, он очень серьезно относится к своим словам. Und der Herr, er achtet sehr als wichtig seine Worte. Он не просто говорит: "Ну, было бы неплохо вам отдохнуть один день." Er sagt nicht: "Ja, es wäre doch schön, wenn ihr jetzt einen freien Tag hättet." Смотрите, здесь даже определено наказание. Hier ist sogar eine Strafe vorbestimmt. За несоблюдение субботы. Wenn man den Sabbattag nicht einhält. Ну, я когда прочитала, я обалдела, честно. Als ich gelesen habe, da wurde mir schlecht. Насколько это серьезное дело? Was für eine wichtige Sache das ist. Вот смотрите, Бог, Он нас сотворил. Schaut, der Herr hat uns geschaffen. И Он позаботился о том. Er hat auch dafür gesorgt. Чтобы мы не ломались. Dass wir nicht zerbrechen. И могли жить счастливо. Und auch glückliches Leben führen können. Господь знает, что мы можем сломаться. Der Herr weiß, dass wir zerbrechen können. Поэтому Он сказал: "Субботу соблюдай." Deswegen sagte er: "Haltet den Sabbattag." Итак, 4-я заповедь. Das 4. Gebot. 4 колеса у машины. Also 4 Räder vom Auto. 2×2 = 4. 2×2 = 4. 4 угла в комнате. 4 Ecken im Zimmer. Запомнили, 4-я заповедь. Also habt ihr euch jetzt das lernen können, also einprägen können? Бог заповедал не для того, чтобы бездельничали. God hat es nicht geboten, dass wir nichts tun. Но чтобы мы оторвались от суеты, sondern dass wir uns von der Hektik lossagen, чтобы мы посетили богослужение, dass wir im Gottesdienst dabei чтобы sind, мы в свое сердце заглянули, dass wir in unser Herz hineinschauen, есть ли у меня вера внутри, habe ich den Glauben noch in mir drin, нахожусь ли я в твоих планах, Господь, bin ich immer noch in deinen Plänen, Herr? Вы знаете, в обычные дни, wisst ihr, in unserem alltäglichen 6 дней неделю, 6 Tage lang, все, что мы делаем, alles was wir tun, оно направлено на нас, das ist immer auf uns selbst gerichtet. А в субботу, aber am Sabbat, наши дела, unsere Taten, должны быть направлены на Него, sollen auf den Herrn hingerichtet sein. Я и Он, also nur ich и und он. Er. И это восстанавливает тебя, und das stellt dich her, wieder her. Созидает тебя, also das richtet dich auf. Господь говорит: остановитесь и познайте, что я Бог. Der Herr sagt: Mach doch halt und erkenn, dass ich Gott bin. И я буду превознесен в народах, und ich werde hoch erhoben in den Völkern. Вы знаете, только тогда, когда у нас мы уделяем достаточно времени и сил общению с нашим небесным папочкой. Also nur dann, wenn wir genug Zeit investieren in die Beziehung mit unserem Herrn, mit unserem himmlischen Vater. Только тогда наше сердце способно прославить Его. Nur dann ist unser Herz fähig, ihn zu verherrlichen. Вот то, что делает нас счастливым, also das, was uns glücklich machen lässt, это благодарность. Das ist die Dankbarkeit. Скажи: благодарность. Sag Dankbarkeit. Благодарность. Die Dankbarkeit. Следующий пункт. Das ist der nächste Punkt. Мы прочитаем еще Колоссянам 3:17. Wir lesen dann in Kolosser 3:17. И все, что вы делаете, словом мы делаем, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Скажи: все. Sag alles. Что я делаю. Was ich tue. Все, что ты делаешь. Alles, was du tust. Благодари. Und sei dankbar. Благодари. Sei dankbar. Знаете, мы часто ведем себя так, как будто нам все должны. Oft, Oft verhalten wir uns so, als ob jeder uns was schuldig ist. Да, мы даже как-то подсознательно иногда Бога делаем своим должником. Auch im Unterbewusstsein denken wir, ja Gott, du bist mir auch was schuldig. Когда что-то не происходит, о чем мы просим, нам кажется, ну Бог, ты мне что-то не дал, ты вроде как должен, да? Wenn irgendwas nicht geschieht, so wie wir es hätten gerne hätten von Gott, und dann denken wir uns, ja Gott, du hast was vergessen, was du mir geben wolltest. Ну ты же меня любишь. Du liebst mich doch. А как же обетование? Und was ist jetzt mit Versprechungen? А разве есть у нас такое право? Aber haben wir eigentlich das Recht dazu? Разве есть у нас такое право? Haben wir eigentlich das Recht dazu? Но если ты выбираешь благодарность в любой ситуации, Aber wenn du diese Haltung einnimmst, dankbar zu sein, это помогает тебе защищаться от горечи. In jeder Situation, dann wirst du geschützt vor Bitterkeit. От обиды. Vor Schmerz und vor Kränkung. Ты просто начинаешь видеть ситуацию в другом свете. Und fängst du an, die Situation von einer anderen Perspektive anzusehen. Даже если ты не понимаешь. Auch wenn du nicht verstehst. Даже если ты не согласен с этой ситуацией. Auch wenn du mit dieser Situation nicht einverstanden bist. Но у тебя другой настрой. Aber du hast eine andere Haltung eingenommen. Приходит смирение. Dann kommt die Demut. Приходит мир в сердце. Dann kommt der Friede rein. Это знаете, как оптимист попадает на кладбище. Wisst ihr, wenn ein Optimist auf einem Friedhof sich aufhält. И он видит, все такие печальные. Und er sieht, dass alle traurig sind. И он говорит, что это вы все такие печальные, хмурые? Und er sagt, ja, warum seid ihr jetzt alle so traurig, betrübt? Он говорит, ну, тем кладбище, смерть. Die sagen, ja, das ist ja der Friedhof, Tod. Говорит, да вы что? Ja, was ist los? Посмотрите, сколько плюсов. Es gibt so viele positive Sachen aber dabei. Nein, плюс. Also плюс. Ein Plus. Кресты, ein Plus. Понимаете, да? А, es gibt so viele Kreuze, also ein Plus. Посмотрите, сколько плюсов Schaut вокруг. Doch, wie viele Plusse da sind. Какая бы ни была ситуация. Egal, also welche Situation auf твоей dich жизни. Kommt, oder in deinem Leben всегда geschieht. Есть плюс. Es gibt immer dieses Plus. Обычно нам легко благодарить, когда у нас хорошее настроение. Es fällt uns sehr oft leichter ein, also wenn wir gute Laune sind. Но я вам скажу, что благодарность – это состояние сердца, а не настроение. Aber ich möchte euch sagen, dass die Dankbarkeit ist die Herzenseinstellung, nicht не настроение. А nicht die Einstellung, nicht von der Laune abhängig да, ist. Да, это можно себе воспитать. Man kann sich das aneignen. Я предлагаю сейчас, давайте, можно, подожди, пожалуйста, секунду. У меня есть очень интересный момент. Я хочу провести эксперимент с вами. Ich möchte jetzt еще mit 10 минут. Euch ein Experiment durchführen. Ich habe noch 10 Minuten Zeit dafür. Да, окей. Okay? Also. Окей. Okay. Так, Наташа, иди сюда. Also, Наталья, komm bitte auf die Bühne. Кого еще? Дим, давай. Раз вы так Dimitri, kannst du bitte auch auf die Bühne raufkommen, wenn ihr schon so любите vorne Schokolade? Sitzt. Also, gefällt es euch, Schokolade, Schokolade zu essen? Schokolade, любите? Schokolade. Okay. Вот у меня есть для вас задание. Ich habe jetzt eine Aufgabe für euch. Вот Schokolade. Hier ist eine Tafel von Schokolade. Also Moserot. Moserot. Я шучу. Nein, okay, ваше задание – съесть шоколад. Und die Aufgabe von euch besteht darin, dass ihr jetzt die Schokolade isst. Кушай свой шоколад. Also, ihr könnt jetzt die Schokolade essen. Ну, может, не все, может, кусочек как-то неудобно. Du musst nicht alles aufessen, nur ein Stückchen davon jetzt ab. Okay. Вкусно? Schmeckt's? Да? Okay, gut. Что он сделал? Съел шоколад? Was hat er jetzt gemacht? Er hat es jetzt gegessen. Наташа, давай теперь ты. Наталья, bitte du jetzt. Ты подожди. Aber warte. Подожди. Warte. Okay. Посмотри на шоколад. Schau dir die Schokolade an. Опиши его. Also beschreib es bitte. А как описать? Ну, описать, что ты видишь? Ну, коричневый шоколад с орешками. Also, das ist eine dunkle Schokolade mit Nüssen. Also, riech bitte dran. Schokoladke pachnet. Ja, es riecht nach Schokolade. Вкусно пахнет. Es riecht lecker. Положи теперь в рот. Also leg es bitte jetzt in den Mund hinein. Ну, ты подожди. Aber warte. Пусть он растает, покатай его так на языке. Schmelzen, hin und her gewälzt werden auf der Zunge. Что ты чувствуешь? Was spürst du? Was fühlst du dabei? Süßigkeit. Сладость. Süße. Какао-масса. Also Какао-масса. Начинку она почувствовала. Und den Inhalt hat sie jetzt, die Füllung hat sie jetzt rausschmecken können. Вот скажите, как вы думаете, кто из них получил больше удовольствия от шоколада? Was denkt ihr, wer von den beiden hat jetzt mehr Spaß dran gehabt, die Schokolade zu essen oder mehr dieses Zufriedenheitsgefühl gehabt? Дима быстро слопал. Dimitri hat es rein in den Mund und dann runtergeschluckt. Но ему тоже было вкусно. Aber dem hat es auch geschmeckt. Наташа так, ну, так понюхала. Natalie hat rangerochen. Посмотрела, может быть, прочитала там ингредиенты, hat нет ли вредного чего. Die Ingredients, also die Inhaltsstoffe okay, gelesen. Спасибо. Присаживайтесь. Dankeschön. Можете взять шоколад себе. Ihr könnt die Schokolade mitnehmen. Понимаете меня? Verstehte? Вот так же происходит в нашей жизни. So oft geschieht auch bei uns im Leben. Да. Если замечать не только стрессовые ситуации в своей жизни, wenn ihr nicht nur die stressigen Situationen bei euch im Leben bemerkt, но если также замечать какие-то приятные мелочи, sondern diese schöne Kleinigkeiten rausnehmen, ну, начинку какую-то, да, den Inhalt, die Füllung zum Beispiel, там орешки, еще апельсиновые какие-то штучки da были, da waren Nüsse drin, auch diese Orangenschale. Вот если научиться видеть чудо в повседневной жизни, wenn man es lernt, also im alltäglichen Leben das Wunder zu sehen, то можно почувствовать приятный вкус жизни. Dann kann man auch diesen leckeren Geschmack im Leben schmecken. Тогда ты сможешь наслаждаться ей. Dann kannst du es auch genießen. Вот чаще всего счастье скрывается в каких-то мелочах жизни. Und oft versteckt sich das Glück in irgendwelchen kleinen Dingen. А мы их часто просто пропускаем и не замечаем. Und oft gehen sie nur an uns vorbei und wir bemerken sie gar nicht. Поэтому еще один совет. Deswegen noch ein Rat an euch. Сосредоточься на том. Fokussiere dich jetzt darauf. Не на том, чего ты лишен. Sondern nicht darauf, was du nicht hast. Но то, что ты имеешь. Sondern was du alles hast. А ты имеешь немало. Und du hast nicht wenig. Ты имеешь немало. Du hast nicht wenig. Благодарность. Die Dankbarkeit. Это надежный щит для твоего духа. Das zuverlässige Schild für deinen Geist. Поэтому давайте будем изменять свой образ мышления. Deswegen lass uns unsere Denkweise ändern. Давайте будем наполнять себя новыми мыслями. Lass uns mit neuen Gedanken füllen. Новыми привычками. Mit neuen Gewohnheiten. Научиться радоваться мелочам жизни. Und auch lernen, von diesen Kleinigkeiten Freude zu haben. Давайте поставим правильные приоритеты в своей жизни. Lass uns auch die richtigen Prioritäten im Leben setzen. Богу пусть будет Божье. Also dem Gott, was Gott gehört. Кесарю. In dem Caesar, was Caesar gehört. Просто научиться ценить то, что Бог нам дает. Und all das zu schätzen, was der Herr uns gibt. Давайте помолимся. Lass uns jetzt beten. Если устали сидеть, давайте встанем. Also wenn ihr müde geworden seid vom Sitzen, dann können wir jetzt aufstehen. Я хочу, чтобы ты просто вот заглянул в себя. Und ich möchte jetzt, dass du in dich hineinschaust. Как много ты имеешь. Wie viel du hast. Какое огромное богатство ты имеешь в Иисусе Христе. Was für ein großer Reichtum du hast in deinem Leben. Господь, мы так счастливы быть твоими детьми. Herr, wir sind so glücklich, deine Kinder zu sein. Мы так счастливы быть твоими детьми. Wir sind so glücklich, deine Kinder zu sein. Мы так счастливы быть в церкви сегодня. Wir sind so glücklich, in der Gemeinde zu sein. Мы так счастливы, что мы имеем твой Святой Дух. Wir sind so glücklich, dass wir deinen Heiligen Geist haben. Мы так счастливы, что ты спас нас. Wir sind so glücklich, dass du uns gerettet hast. Что мы имеем твое слово. Und dass wir dein Wort haben. Твое водительство. Deine Führung. Мы так счастливы, что мы имеем тебя. Wir sind so glücklich, dass wir dich haben. Научи нас, Господь. Lehr, bring uns bitte bei. Видеть вот эти мелочи нашей жизни. Dass wir diese kleinen Dinge in unserem Leben ценить bemerken. То, что мы имеем. Und dass wir all das schätzen, was wir haben. Научи нас, Господь, жить осознанно. Bring uns bitte bei, dass wir bewusst unser Leben leben. Наслаждаться жизнью. Dass wir das Leben genießen. Господь, помоги нам изменить свои мысли. Herr, hilf uns auch bitte, dass wir unsere Gedanken свои ändern. Свои привычки. Dass wir unsere Gewohnheiten ändern. Ты знаешь ändern. Нас, Господь. Du kennst uns, Herr. И ты сказал, что с тобой нет ничего невозможного. Und du hast gesagt, mit dir ist alles möglich. Мы доверяемся тебе. Wir vertrauen uns dir потому an. Потому что мы знаем, что ты любишь нас. Weil wir wissen, dass du uns liebst. И ты ведешь нас в небеса. Und du bringst uns in den Himmel hinein. И сегодня ты открываешь небо для нас. Und heute öffnest du den Himmel für uns. И ты даешь нам твое достоинство. Und du gibst uns deine Würde. Ты даешь нам твою славу. Du gibst uns deine Herrlichkeit. Ты делишься с нами тем, что ты имеешь. Du teilst mit uns jetzt all das, was du hast. И мы принимаем сегодня твою любовь. Wir nehmen heute jetzt deine Liebe an. Мы принимаем твои дары сегодня, Господь. Wir nehmen heute deine Gaben an. Мы отдаемся тебе. Und wir geben uns dir hin. Наш разум. Unser Verstand, наше сердце, unser Herz, наш дух, unser Geist, и наше тело тоже должно прославлять тебя. Unser Körper soll dich auch preisen. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Vater. Ты великий и славный. Du bist groß und du sollst gepriesen. verherrlicht werden. Ты наполняешь нашу жизнь твоим откровением. Du füllst unser Leben mit deiner Offenbarung. Как благ ты, Господь, к нам. Wie gut du bist, Herr. Мы прославляем тебя. Und wir preisen dich. Мы поклоняемся тебе. Wir beten dich an. И превозносим твое имя. Und wir heben deinen Namen. Аминь. Amen. Amen. Amen.